Telekom Dreifach-Fernsprecher, Lützowstraße 91a, Ecke Potsdamer Straße an Radio Apoe. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine zerstörte Serviette sowie eine ehemalige Capri-Sonnenverpackung, eine ehemalige Yum-Yum-Shrimp-Flavor-Verpackung sowie ein angeschlossenes City-Star-Fahrrad in silberner Farbe, ja, und eine Wodkaflasche der Firma Absolut, die leider leer ist. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.